Lektion 8, Übung C, B. Beispiel. Die Ankunft ist um 10.45 Uhr. Also um 11:15. Also um 11:15. Also um 11:15. Bitte beginnen Sie. Die Ankunft ist um 10.45 Uhr. Also um 11:15. Die Ankunft ist um 9:05. Also um 9:05. Die Ankunft ist um 10:20. Also um 10:20. Die Ankunft ist um 13:50. Also um 2:10. Die Ankunft ist um 14:55. Also um 3:05. Die Ankunft ist um 16:15. Also um 4:15. Die Ankunft ist um 22:10. Also um 10:10. Danke.